Hallo Christine, wir sitzen hier in der Brotfabrik und in der Reihe Architektur des Konsums. Christine Pohl, Koordinatorin des Berliner Ernährungsrates, heute zu Gast. Schön, dass du gekommen bist und mit mir über den Berliner Ernährungsrat oder überhaupt das Thema Ernährung redest. Christine, sag doch mal so zwei Worte zu dir. Wie wird man Sprecherin des Berliner Ernährungsrates? Man lässt sich wählen. Tatsächlich ist es so, dass ich zu dem gewählten Sprecherinnenkreis des Ernährungsrats gehöre und eben die koordinierende Sprecherin bin. Das kommt daher, weil ich die ursprüngliche Initiative mal ergriffen habe. Ich habe zu einem ersten Netzwerktreffen aufgerufen, wollen wir einen Ernährungsrat für Berlin? Wenn ja, wie machen wir das? Wie gründen wir den? Habe ein paar Leute eingeladen und es kamen gleich ganz viele. Da war also offensichtlich ein großes Bedürfnis da. Und ich habe das dann so ein bisschen die Fäden in die Hand genommen und auch in der Hand behalten. Und das fanden wohl alle gut genug, mich dann auch zu wählen. Und dementsprechend gehöre ich halt zum Sprecherinnenkreis dazu. Wir sind aber insgesamt 15 Leute im Sprecherinnenkreis. Und Berlin Ernährungsrat heißt, ihr macht euch Gedanken um die Ernährung von Berlin. Also was sind so eure Themen, was beratet ihr, wo ratschlagt ihr drüber? Also es geht uns vor allem eben um die urbane Ernährungspolitik und die Frage, wie wird Berlin ernährt und welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auch weltweit. Also momentan haben wir ein Ernährungssystem, das eben weltweit Lebensgrundlagen zerstört, Menschenrechte verletzt und eben nicht in keiner Form irgendwie gerecht wäre oder auch irgendwie nachhaltig wäre. Wir haben in Berlin überhaupt gar keine Ernährungsstrategie. Also es gibt irgendwie 3,5 Millionen Einwohner und keinen Plan, wie die ernährt werden sollen, sondern die generelle Annahme, das funktioniert schon irgendwie. Es gibt ja überall was zu essen. Genau. Es gibt ja überall was zu kaufen. Die Konzerne machen das schon. Es gibt aber überhaupt keine Strategie dahinter, wie man das vielleicht irgendwie steuern könnte, wie man das nachhaltiger machen könnte, überhaupt nachhaltig oder irgendwie gerecht oder das Schlagwort, das wir immer benutzen, ist zukunftsfähig. Also wie man das eigentlich gestalten könnte. Es wird einfach nicht gestaltet. Es passiert irgendwie. Und da kann man definitiv noch vieles drin verbessern und eben auch auf der regionalen oder lokalen Ebene ganz viele Stellschrauben drehen, um zu einem System zu kommen, was eben nicht mehr diese globalen negativen Auswirkungen hat. Wie bist du dazu gekommen? Also was hast du vorher gemacht, bevor du gesagt hast, jetzt brauchst du einen Berliner Ernährungsrat? Also im Prinzip arbeite ich schon seit Jahren in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, auch schon viel zu dem Ernährungs- und Agrarbereich, wobei ich auch am Anfang, also ich habe am Anfang mehr zu Handelspolitik und Unternehmensverantwortung und so gearbeitet und auch viel mehr auf einer internationalen Ebene und habe dann irgendwie gedacht, okay, international ist super spannend, super wichtig, muss auch gemacht werden, aber wollte mich mehr auf eine regionale und lokale Ebene fokussieren, weil hier eben die Ansatzpunkte viel direkter sind. Also man hat ja viel mehr den direkten Kontakt zu den Akteuren, auch zur politischen Ebene. Und muss nämlich nicht erst, also ich habe am Anfang auf der EU-Ebene gearbeitet, das war in Brüssel, und habe versucht, EU-Politik zu beeinflussen, was auch total wichtig ist. Und es ist wichtig, dass Leute das tun, aber es ist halt ein viel größerer Apparat. Und hier sind die Möglichkeiten, halt wirklich Einfluss zu nehmen und was tatsächlich zu verändern, halt viel konkreter und viel direkter. Das heißt, wenn du auf lokale Ebene gehst, dann möchtest du auch sozusagen mit dem Konsumenten in Kontakt treten und sagen, kauf das nicht oder kauf das? Oder was ist euer Ansatzpunkt? Also als Ernährungsrat, unser Ansatzpunkt ist, die Politik zu verändern. Wir wollen an die politischen Rahmenbedingungen dran. Das heißt, wir sind da auch viel im Gespräch mit der Berliner Senatsverwaltung als Landesregierung, die ja an ganz vielen Stellschrauben drehen kann. Wir sind schon auch der Meinung, dass der Verbraucher eine Verantwortung hat, aber der hat längst nicht so viel, also der kann gar nicht so viel bewegen, wie ihm immer zugeschrieben wird, und der kann gar nicht so viel Verantwortung übernehmen, wie Politik und Unternehmen immer von ihm verlangen, weil es ist gar nicht transparent genug, was man eigentlich kaufen kann als Verbraucher. Also der verantwortungsbewusste Verbraucher müsste sich ja wirklich erstmal monatelang Studien anlesen, bevor er überhaupt ein einziges Mal einkaufen gehen kann. Und so viel Verantwortung kann man ihm nicht zuschreiben. Also mal ganz flapsig gefragt, kann er doch einfach losgehen und sagen, ich kaufe mit dem Bio-Label bei mir im Bio-Supermarkt, da mache ich doch alles richtig, oder? Da, wo am besten noch Fairtrade draufsteht, da habe ich doch eigentlich alles gemacht. Genau, als Daumenregel für den Verbraucher gerade funktioniert das auch. Also, oder sag ich mal so, ist das Einzige, was jetzt gerade machbar ist. Aber halt auch am Bio-Siegel ist halt nicht, da kann man sich auch nicht hundertprozentig drauf verlassen, dass es jetzt wirklich gut ist. Also es gibt halt einfach auch Bio-Produkte, die in Spanien unter Gewächshausbedingungen von Migranten produziert werden unter ganz furchtbaren Arbeitsbedingungen. Oder es gibt Bio-Massentierhaltung, die halt Biofutter bekommen. Aber das macht es ja noch lange nicht zu einem wirklich zukunftsfähigen Ernährungssystem. Ich will Bio nicht schlecht reden. Also es ist auf jeden Fall, also da gibt es einiges, was dran zu verbessern ist, aber ich glaube, was zu einem wirklichen regionalen und nachhaltigen und wirklich zukunftsfähigen Ernährungssystem dazugehört, geht darüber hinaus, was Bio leisten kann und was Fairtrade auch leisten kann. Aber momentan ist das das Einzige, was wir als Daumenregel so machen können. Aber also ich sage immer, der Verbraucher kann eigentlich nicht die Verantwortung dafür haben, dass er mit seinem Einkauf nicht Menschenrechte verletzt, weil das ist eigentlich, also Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, ist eine Staatsaufgabe. Und deswegen darf in den Regalen eigentlich nichts stehen, was Menschenrechte verletzt anderswo. Aber das ist natürlich, du sprichst ja da eine extrem komplizierte, global vernetzte Kette an. Und da ist dann nicht tatsächlich die Frage wieder, wäre es dann nicht besser zu sagen, auf zur EU, die verbietet einfach menschenrechtsverletzende Nahrungsmittelproduktion und fertig? Tut sie ja nicht. Und es ist halt auch nicht ganz so einfach, weil man, also das Gute an der regionalen Politik ist ja auch, dass man eben auf die Ausgangsbedingungen in der Region eingehen kann und dass die Situation einfach überall anders ist. Und irgendwie dieser One-Size-Fits-All-Approach, also alle einfach die Regeln von oben, von der EU aus zu machen und dann auf überall anzuwenden, funktioniert halt nur bedingt. Also natürlich wäre es sehr wünschenswert, und dafür habe ich ja früher auch Kampagne gemacht, wenn es viel stärkere und bessere Regeln für Konzernverantwortung gäbe, von EU-Ebene oder international. Das ist ja das Einzige, was eigentlich wirklich funktionieren würde, wenn es wirklich globale also Gesetze dazu gäbe. Genau, und das ist ja einfach mal schwierig umzusetzen. Aber es gibt schon auf der regionalen oder lokalen Ebene hier vor Ort eben auch viel, was man anders und besser machen kann. Man kann natürlich nicht globale Politik verändern. Man kann auch wenig tun, um irgendwie Unternehmen zu verantwortungsvollerem Verhalten zu bringen. Man kann auch wenig tun, um zum Beispiel die sozialen Ausgangsbedingungen so zu ändern, dass der Zugang zu guten Lebensmitteln wirklich für alle möglich ist, weil dazu müsste man an ein ganzes System ran und auch irgendwie Hartz-IV-Sätze anders staffeln und erhöhen und ein ganzes Sozialsystem umkrempeln. Das können wir nicht alles auf der regionalen oder lokalen Ebene machen, aber wir können ganz viel über die Förderung von regionalen Wirtschaftskreisläufen machen, über die Stärkung von Stadt-Land-Beziehungen, über Förderung von regionalen Erzeugern oder auch über eine Stadtplanung, eine Landesplanung, eine Regionalplanung, die irgendwie Räume ganz anders denkt und eben auch Räume schafft für Ernährung, also für die Produktion von Lebensmitteln, auch in der Stadt zum Beispiel, aber auch für die Weiterverarbeitung, den Handel, das Handwerk. So, ne? Also wenn dafür Räume mitgedacht werden in der Stadtplanung, dann müssen es ja nicht überall immer Supermarktketten sein, sondern es kann ja auch einfach lokales Lebensmittelhandwerk sein und lokale Läden. Das ist ja auch eine Frage von Planung. Aber für Berlin ist es ja tatsächlich gerade der Stand. Wir haben ja eine große Vielfalt. Natürlich gibt es Supermärkte an jeder Ecke, aber man hat die Märkte, man hat kleine, von kleinen Biobäckereien über, also wir sind ja hier so ein bisschen im Schlaraffenland, was das Besondere betrifft. Wie bist du darauf gekommen? Also du hast was denn vorher gemacht? Hast du studiert irgendwie? Ich habe tatsächlich auch einen Master in Food Policy. Ja. Ich habe in London Food Policy studiert und mich genau eben der Frage auch nach lokalen Ernährungssystemen gewidmet. Und ich habe aber ursprünglich auch mal Landschaftsökologie studiert. Das ist aber lange, lange her, fühlt sich an wie ein anderes Leben. Genau. Gut, so lange kann es nicht her sein, aber es ist ein anderes Thema. Und du hast dann gesagt, du hast ja auf EU-Ebene, dann bist du irgendwie, du warst aber in Berlin. Deswegen hast du gesagt, ich kümmere mich jetzt mal um meinen Platz vor Ort, weil irgendwo muss es ja einen Grund gegeben haben, den Berliner Ernährungsrat, den gibt es noch nicht so lange, 2016? Genau, ja. Zu sagen, ich rufe jetzt mal Menschen zusammen, wir machen jetzt einen Rat für lokale Entwicklung. Genau, also ich war bis 2012 in London und bin dann nach Berlin gekommen, wollte wieder zurück in mein Heimatland, sagen wir mal so. Und habe hier tatsächlich bei einer Organisation in Kota angefangen zu arbeiten, auch zum Thema zukunftsfähiges Wirtschaften und eben auch mit Schwerpunktthema zukunftsfähige Ernährung und habe eben schon angefangen, da ein Netzwerk aufzubauen von Akteuren, also Ernährungsakteure in Berlin und Umland, weil ich eben schon auch gemerkt habe, da fehlt es an Vernetzung. Also es gibt schon wahnsinnig viele Initiativen und Akteure in Berlin und Umland, die ganz, ganz tolle Sachen machen. Du hast ja gerade auch selber gesagt, es gibt wahnsinnig viele Initiativen, die super schöne und super zukunftsweisende Sachen auch machen im Ernährungsbereich. Aber es gibt wenig, was tatsächlich durch die gesamte Wertschöpfungskette hindurch oder das vom gesamten Ernährungssystem aus betrachtet, alle zusammenbringt und so eine Plattform schafft, wo man eben gemeinsam überlegen kann, welche Strategien wollen wir hier eigentlich entwickeln, wie soll das Ernährungssystem hier insgesamt aussehen. Und das fehlte meiner Meinung nach, und also ich war jetzt nicht die Einzige, die sich das ausgedacht hat, wir haben halt immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen gesagt, so eigentlich brauchen wir mal sowas. Und dann haben wir uns das, also Ernährungsräte an sich haben wir uns natürlich auch nicht selber ausgedacht, sondern es gibt in den USA und Kanada schon sehr lange viele Ernährungsräte, Food Policy Councils heißen die da. Und das haben wir uns dann natürlich ein bisschen abgeguckt und haben, also das Wort Food Policy Council kursierte schon seit ein paar Jahren immer mal wieder. Und dann gab es eben 2015 so einen Moment, ein erstes Treffen, wo wir tatsächlich gesagt haben, okay, jetzt lass uns mal gucken, wollen wir einen Food Policy Council in Berlin? Und ab da ging es eigentlich los. Also es war sehr schnell klar, ja, wollen wir. Und dann haben wir angefangen zu planen und den halt dann zu gründen. Und was seid ihr? Also ihr seid, habt ihr jetzt ein Verein, eine Genossenschaft, was seid ihr vom, als Rat? Also wie trefft ihr euch da? Setzt also euch da wir um? Sind tatsächlich eine rein zivilgesellschaftliche Initiative, die als loses Bündnis gerade funktioniert und eben einfach eine Plattform ist für alle, die mitmachen wollen. Also wir sind komplett offen für alle, die sich beteiligen wollen und versuchen eben ganz viele von den Ernährungsakteuren zusammenzubringen, also von Erzeugern über Stadtgärtner, Gastronomie, lokales Lebensmittelhandwerk, aber auch eben Verbände und Vereine und Wissenschaftler und Verbraucher natürlich. Genau. Und ihr trefft euch dann irgendwo in einer großen Halle und sitzt da alle, oder wie funktioniert das strukturell? Also ihr müsst ja irgendeine Struktur haben, weil das klingt jetzt nach Tausenden von Menschen, die da zusammenkommen. Das wäre schön, nicht ganz. Hunderte. Also von der Struktur her haben wir uns eine Art Satzung gegeben, und zwar haben wir sozusagen eine Vollversammlung. Also wir haben regelmäßig Vollversammlungen, zu denen wirklich alle kommen dürfen. Und die Vollversammlung ist auch dafür zuständig, den SprecherInnenkreis zu wählen. Das haben wir auf einer großen Vollversammlung eben im letzten April gemacht. Wie viele Leute kommen da so in der Schnitt? Unterschiedlich. Also bei der Gründungsversammlung, wo der SprecherInnenkreis gewählt wurde, da haben wir auch noch eine Podiumsdiskussion gemacht und wirklich ein großes Event draus gemacht, waren 180 Leute, die dann auch tatsächlich alle gewählt haben. Wir hatten 23 Kandidaten und Kandidatinnen aus verschiedensten Bereichen des Ernährungssystems und hatten dann 15 halt gewählt. Und normalerweise zu den regelmäßigen Vollversammlungen kommen eher so zwischen 50 und 80 Leute. Genau. Gerade vergessen zu erwähnen, es gibt auch noch Arbeitsgruppen. Wir haben halt auch noch inhaltliche Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen, in denen die auch komplett offen sind und selbstorganisiert sind. Also es gibt so eine gewisse Verknüpfung zwischen SprecherInnenkreis und Arbeitsgruppen. Es sind immer SprecherInnen mit dabei in den Arbeitsgruppen, aber die sind an sich selbstorganisiert. Und die treffen sich zu verschiedenen Themenbereichen und überlegen halt, wie wir das, was wir als Vision mal gemeinsam formuliert haben. Also wir haben uns überlegt, wie soll das Ernährungssystem hier mal aussehen, wie man das in Forderungen und Maßnahmen übersetzt, also was denn dann eigentlich passieren muss, welche Rahmenbedingungen müssen dann geschaffen werden, was muss Politik tun, damit das passiert. So. Da sind die Arbeitsgruppen inhaltlich dran und da machen wir gerade einen ganz breit angelegten Prozess, alle gemeinsam, um eben tatsächlich zu Forderungen, also zu einem Forderungskatalog zu kommen, mit dem wir dann auch direkt an die Politik gehen. Also da sind wir auch schon im Gespräch, die wissen auch schon, dass wir da was erarbeiten. Also die haben schon Angst vor euch, dass da kommt was demnächst. Aber Politik heißt bei euch dann Senat, also Landesebene, das ist das, worauf ihr zielt, oder auch Bezirksebene oder auch größer? Also wollt ihr auch? Also momentan sind wir vor allem an der Senatsebene dran, also am Land Berlin sozusagen. Wir sind auch, seit es in Berlin eine neue Regierungskoalition gibt, auch in einer ganz guten Position, weil nämlich der Ernährungsrat Berlin auch im Koalitionsvertrag als Partner mit vorgesehen ist. Also die sind tatsächlich namentlich erwähnt. Und der Senat verpflichtet sich dazu, eine regionale, zukunftsfähige Ernährungsstrategie zu entwickeln, unter anderem mit dem Ernährungsrat zusammen. Und da müssen sie sich natürlich auch dran halten, aber das tun sie auch gerade. Also zumindest sind die ersten Schritte getan und wir haben regelmäßige Treffen und das geht sich zumindest ganz positiv an. In der reinen Theorie sind wir auch an der Bezirksebene dran, weil einfach in Berlin dadurch, dass es halt eben ein Bundesland ist und gleichzeitig eben natürlich irgendwie Kommunalverwaltung hat, einfach diese Doppelfunktion hat, schaffen wir halt nicht alles. Also wir können nicht gleichzeitig noch mit allen Bezirken irgendwie reden und das ist eine Wunschvorstellung, dass wir da dran sind und wollen das natürlich auch mehr tun, aber in erster Linie reden wir jetzt gerade mit dem Senat. Und es gibt natürlich jetzt gerade, wo wir dabei sind, Forderungen zu entwickeln und Maßnahmen zu entwickeln, immer wieder Punkte, wo wir merken, so, oh, das ist eigentlich keine Forderung für die Senatsebene, das ist eigentlich eine Bundesforderung oder vielleicht auch für die EU oder was auch immer. Hast du da mal ein Beispiel für so eine Forderung? Naja, wenn man halt zum Beispiel denken würde, EU-Agrarsubventionen, über die könnte man unglaublich viel steuern, aber kann man natürlich auf dieser Ebene nicht dran. Oder auf einer Bundesebene, wenn man an das Thema Lebensmittelverschwendung zum Beispiel denkt, wäre es zum Beispiel sinnvoll, die Mindesthaltbarkeitsdaten von Lebensmitteln zu ändern oder das ganze System zu ändern, weil einfach Verbraucher ganz oft denken und Supermärkte das ja dann auch so umsetzen, dass sobald das abgelaufen ist, muss man es wegschmeißen, weil das ist schlecht. Und das stimmt ja einfach hinten und vorne nicht. Die Lebensmittel kann man noch viel länger essen und muss sie dann auch nicht vom Supermarkt aus gleich entsorgen, weil das abgelaufen ist. Das heißt, da wäre es auf jeden Fall möglich, nochmal ganz andere Steuerung umzusetzen. Das ist aber auch nichts, was Berlin machen könnte. Also es gibt einfach schon einiges an Maßnahmen, wo die Bundesebene gefragt ist. Aber Berlin ist ja nun mal auch ein Land und hat natürlich auch eine Stimme im Bundesrat und kann sich sowohl auf der Bundesebene dann natürlich für andere eine andere Politik einsetzen, als natürlich dann mittelbar auch auf der EU-Ebene. Und das ist natürlich auch was, was wir in unseren Forderungen mit berücksichtigen oder was wir mit was das mit beinhaltet. Aber wir sind uns natürlich im Klaren darüber, dass das nicht dieselbe Ebene ist, wie wenn wir direkte Forderungen stellen für Maßnahmen, die Berlin hier vor Ort umsetzen kann. Was wären das für Maßnahmen? Also zwei Fragen. Das eine ist, gibt es noch andere Ernährungsräte bundesweit? Also habt ihr da noch Kontakt zu anderen? Mhm. Genau, es gibt inzwischen in Deutschland zwei Ernährungsräte. Es gibt in Köln noch einen Ernährungsrat. Der war auch schon einen Monat vor uns am Start. Wir waren ein bisschen schneller. Und mit denen sind wir auch wirklich sehr gut in Kontakt und arbeiten auch viel zusammen. Wir organisieren dieses Jahr im November auch einen ersten Vernetzungskongress für Ernährungsräte im deutschsprachigen Raum, weil wir zwar die einzigen beiden Ernährungsräte sind, die jetzt inzwischen offiziell gegründet sind, aber es gibt wahnsinnig viele Initiativen im ganzen Bundesgebiet und auch in Österreich, in der Schweiz, in Belgien teilweise, wo eben Interesse daran ist, Ernährungsräte zu gründen und da auch immer wieder Nachfragen kommen. Wie machen wir das denn am besten? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr Ratschläge für uns? Und da gibt es unheimlich viel Bewegung und ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Jahr auch noch weitere Ernährungsräte gibt. Also beziehungsweise ich weiß sogar schon, dass es mindestens zwei Gründungen sind noch geplant und womöglich noch weitere. Und da wollen wir auf jeden Fall einen großen Kongress machen, um eben auch den Austausch zu fördern und uns weiter zu vernetzen und voneinander lernen zu können und uns zu inspirieren und voranzukommen. Und was sind die Forderungen, die ihr an Berlin stellt? Was sind so gerade die aktuellen Themen, wo ihr sagt, da muss Berlin tätig werden? Das ist ja gerade das, was wir entwickeln. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir da ja gerade diesen Forderungskatalog erst erarbeiten. Aber es gibt natürlich gewisse Forderungen, die immer im Raum kursieren. Und da ist zum Beispiel eine Forderung, die wir auf jeden Fall mit haben werden, ist, Berlin hat einen Staatsvertrag mit Brandenburg geschlossen, um das komplette Ressort Landwirtschaft auszulagern. Also die jegliche Verantwortung für das Landwirtschaftsressort ist ausgelagert an Brandenburg. Damit hat Berlin nichts zu tun, obwohl es ja auch in Berlin landwirtschaftliche Produktion gibt. Und gleichzeitig wurde das im Prinzip auch noch gleichgesetzt mit dem Thema Ernährung an sich. Also es gibt in Berlin eben auch wenig, also eigentlich kaum eine Senatsverwaltung, die wirklich das Thema Ernährung behandelt. Und da wird es sicherlich eine Forderung dahingehend geben, dass dieser Staatsvertrag neu verhandelt werden muss und eben auch eine andere Gewichtung des Themas Ernährung in den Ressorts der Senatsverwaltung stattfinden muss, was natürlich nicht mehr alles in dieser Legislaturperiode umsetzbar ist. Aber es wird sicherlich Forderungen von unserer Seite dahingehend geben. Was auch hier auf der regionalen Ebene ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, es gibt eine unheimlich große Nachfrage aus Berlin nach regionalen Lebensmitteln und saisonalen Lebensmitteln, Bioprodukten aus der Region. Und das kann aus Brandenburg gar nicht gedeckt werden, da wird gar nicht genug angebaut. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass es Existenzgründer oder Junglandwirte, die einen Betrieb aufbauen wollen, haben, unheimlich schwer, überhaupt an Land zu kommen. Also es ist, die Bodenvergabe findet meistens halt in großen Stücken statt. Also es werden riesige zusammenhängende Flächen verkauft, meistbietend, an große Agrarkonzerne und so kleine Erzeuger, Junglandwirte haben kaum eine Chance, da irgendwie kleinere Flächen zu bekommen, um halt einen Betrieb aufzubauen. Und da müsste auf jeden Fall an der Bodenvergabepolitik hier lokal, regional was geändert werden. Das heißt, euer Blick ist dann auch immer über Berlin hinaus auf Brandenburg gerichtet, weil das letzten Endes der Acker Berlins ist, mal so ganz frech gesagt. Genau, also auf jeden Fall, also der Acker Berlins ist natürlich auf jeden Fall eigentlich eine gute Formulierung, weil ohne Brandenburg kann Berlin kein zukunftsfähiges Ernährungssystem haben, weil wir einfach in Berlin selber, aus Berlin selber heraus können wir uns natürlich nicht ernähren in Berlin. Also so viel könnte man hier nicht anbauen und das behaupten wir auch nicht und fordern wir auch nicht. Aber man könnte sehr viel mehr der Ernährung Berlins eben aus Brandenburg heraus tatsächlich leisten, wenn in Brandenburg seinen Anbau auch umstellen würde. Also gerade wird in Brandenburg halt sehr viel Mais angebaut für Biogas und für Mast, also Tierfutter. Brandenburg könnte durchaus viel mehr Gemüse, Kartoffeln, Obst und so weiter anbauen. Also das, was dann tatsächlich hier in Berlin auch gegessen werden könnte. Und man könnte natürlich auch die regionalen Lieferbeziehungen da versuchen zu stärken. Also und da gibt es momentan eben auch nicht viel Förderung in die Richtung. Aber da könnte man ja auch Infrastrukturen schaffen und Logistiknetzwerke aufbauen, um eben die Zulieferung dann zu verbessern. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es sogar an Datengrundlage fehlt. Man weiß eigentlich gar nicht, wie viel Berlin aus Brandenburg ist. Also warum eigentlich nicht? Warum gibt es da keine... Also die Lieferketten sind doch irgendwo klar. Die Supermärkte kaufen ein, die müssen dann wissen, wo das herkommt und was hier, wo das verspeist wird, wo es herkommt. Also tatsächlich habe ich mit dem Statistischen Landesamt Berlin-Brandenburg darüber gesprochen und die können das nicht genauer sagen. Also dass man weiß halt nur, wie viel in Berlin konsumiert wird und man weiß, wie viel in Brandenburg angebaut wird, aber man weiß nicht, geht das zusammen? Geht der Anbau aus Brandenburg nach Berlin oder woanders hin? Man weiß nur, geht das ins Inland oder ins Ausland? Das wird statistisch erhoben und man weiß in Brandenburg, wie viele Kühe da auf der Weide stehen und wie viele Kühe geschlachtet werden. Man weiß nicht, ob das dieselben Kühe sind und man weiß auch nicht, wo sie dann nach dem Schlachthof hingehen. Also da fehlen tatsächlich einfach Daten und das sind die Daten vom Statistischen Landesamt. Also es gibt sicherlich im Handel selber auch nochmal ganz andere Daten, die natürlich nicht unbedingt herausrücken und die dann wahrscheinlich auch noch verteilt sind auf die verschiedenen Sparten. Da wäre es sicherlich mal total sinnvoll, eine Datenerhebung erstmal zu machen. Also es wäre eine super Sache. Können wir als Ernährungsrat halt nicht leisten, also schon gar nicht finanzieren. Wir können uns ja gerade mal mühsam eigentlich auch nicht wirklich selber finanzieren. Genau, das fehlt eben gerade noch. Aber das ist auch eine Forderung von euch, zu sagen, es muss irgendwie eine andere Datengrundlage her, weil das ist ja so ein bisschen Stochern im Nebel, was ja letzten Endes, oder? Genau, also es gibt schon so gewisse Anhaltspunkte. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Nachfrage, die Berliner Nachfrage nach regionalen, saisonalen Produkten nicht aus Brandenburg gedeckt wird. Und es gibt Studien über zum Beispiel die Potenziale Brandenburgs, wie viel könnte denn nach Berlin, also wie viel könnte denn für Berlin produziert werden und sowas. Also es gibt schon so ein paar Daten, man kann sich schon so ein paar Sachen zusammen, aber eben so richtig solide Datengrundlagen gibt es halt einfach nicht. Wie viel könnte gedeckt werden? Also können wir von Brandenburg leben, wir Berliner, oder reicht es nicht? Soll ich das jetzt verraten? Ja, verrate ich bitte. Genau, also Brandenburg könnte, also es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, Brandenburg könnte ungefähr 76% des Berliner Bedarfs an Lebensmitteln decken. Also das ist schon eine ganze Menge. Ne? Also, Dreiviertel, das wäre schon. Und dass wir keinen Kaffee und Bananen aus Brandenburg kriegen, das haben wir uns vorher auch schon gedacht. Zu erwarten eigentlich, genau. Ja. Aber gut, man weiß nicht, ne? Vielleicht kann da ja noch mehr passieren. Klimawandel kommt und wenn die Berge noch ein bisschen wachsen, die Schutt halten, dann kann man da auch Kaffee anbauen. Aber was sozusagen, ihr wollt auf die Politik eingehen, ihr wollt da... die Politik beeinflussen. Was ist denn eure Vision für die Zukunft? Wo wollt ihr hin? Was soll passieren? Wir haben eben, wie gesagt, eine Vision entwickelt, was denn so das Ziel der Reise sein soll. Und da steht zum Beispiel drin, wir wollen eine regionale Landwirtschaft und Verarbeitung, die eben auch faire Einkommen schafft für die Erzeuger in der Region, aber eben auch weltweit. Also es geht uns auch um faire Marktstrukturen, die halt weltweit, aber auch hier vor Ort eben Erzeugern und den Arbeitern in der Lieferkette faire Einkommen und Preise garantieren. Wir wollen eine alternative Stadt- und Regionalplanung, die eben Räume für Ernährung mitdenkt und eben nicht Supermarktketten den Zuschlag sozusagen gibt, sondern eben auch das lokale Lebensmittelhandwerk und urbane Gärten eben mitfördert. Wir wollen, dass Umweltschutz in der gesamten Wertschöpfungskette verankert ist und es auch eine Vielfalt auf allen Ebenen gefördert wird, eben nicht nur Biodiversität in der Landwirtschaft und im Anbau, sondern eben auch ein vielfältiges Einkaufsangebot, eine vielfältige Produktpalette in den Kiezläden, die es dann überall geben könnte, vielfältige Gastronomieangebote, also wirklich auf allen Ebenen. Wir wollen ein demokratisches Ernährungssystem, in dem wir halt wirklich auch alle mitbestimmen können. Wir wollen ein Aus- und Weiterbildungssystem, in dem halt zukunftsfähige Ernährung tatsächlich ein Thema ist und sowohl an Schulen gelehrt wird, aber eben sich auch in Ausbildungsberufen niederschlägt. Also das ist zum Beispiel auch handwerklich Handwerksberufe gibt, die einfach inzwischen fast ausgestorben sind. Also dass wieder Ausbildung im Bäckerhandwerk oder im Müllerhandwerk, Molkereien und so weiter stattfindet, damit eben so ein lokales System überhaupt leben kann. Weil wenn die Handwerksberufe, die Handwerker dafür fehlen, dann funktioniert es ja auch nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Vision ist eben auch ein gerechtes Ernährungssystem. Und das heißt für uns eben einerseits Gerechtigkeit hier vor Ort, also Zugang für alle zu guten, nachhaltig produzierten Lebensmitteln und eben nicht nur für die hippen, schicken Leute. Na gut, es können alle in den Bio-Supermarkt gehen. Wir können ja, aber es können sich tatsächlich einfach nicht alle leisten. Mhm. Also es ist natürlich, wenn man von einem Hartz-IV-Satz lebt, das ist schon, also man kann das berechnen. Also der, was im Hartz-IV-Satz eingerechnet ist für Ernährung, reicht nicht, um im Bio-Supermarkt einzukaufen. Das reicht noch nicht mal, um ausreichend Obst und Gemüse zu kaufen, also geschweige denn in Bio-Qualität. Genau, das ist eben der eine Aspekt von Gerechtigkeit und der andere ist natürlich die Frage nach der globalen Gerechtigkeit, weil wir eben hier mit unserem Ernährungssystem jetzt gerade globale Auswirkungen haben und dafür auch eine Verantwortung haben. Also, dass wir eben ein Ernährungssystem haben wollen, das eben nicht mehr weltweit Ressourcen ausbeutet und Lebensgrundlagen vernichtet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss natürlich, die Lebensmittel werden teurer werden, je wahrscheinlich. Das ist jetzt erstmal, was man da so raushört. Oder was sind so die großen Kritikpunkte, die da kommen? Weil man natürlich sagt, der Markt wird es ja regeln. Ne? Also wenn die Menschen einfach den Quatsch nicht mehr einkaufen, dann produziert die Industrie was Besseres und dann geht es uns allen gut. Das ist ja die Logik, an der wir sind. Also, weil es ist ja, wir haben ja die Veranstaltung genannt Architektur des Konsums. Und das ist ja die Frage sozusagen, weil so wie du es gerade beschreibst, sind wir ja als Verbraucher mehr oder weniger machtlos, weil wir gar nicht in der Lage sind, uns zu informieren, weil wir nicht in der Lage sind, wirklich Daten zu haben, weil die Politik keine Daten erschlägt. Was können wir tun? Das ist eigentlich die Frage. Na, als Verbraucher können wir uns engagieren, zum Beispiel im Ernährungsrat. Um eben Politik zu verändern und wieder mitzugestalten, ne? Also um an den politischen Rahmenbedingungen tatsächlich da dran zu kommen. Aber die Politikveränderung mit dem Einkaufskorb ist natürlich, also das ist auch ein Aspekt, aber funktioniert eben, also das ist ja das, was immer gefordert wird und was seit Jahren schon nicht so richtig funktioniert und was eben auch wirklich nicht alle umsetzen können. Und das ist zum Beispiel, also ich würde schon mal in Frage stellen, ob es wirklich alles teurer wird. Es ist natürlich auch eine Frage von, also wenn wir ein regionaleres Ernährungssystem haben mit viel direkteren Lieferbeziehungen, hat man natürlich weniger Zwischenhändler, die irgendwie auch große Preisaufschläge oft eben drauf haben oder eben viel geht einfach für Branding und Verpackung. Also viel Preisaufschlag Werbung. Findet dadurch statt, Werbung und so weiter. Und ob es jetzt wirklich dadurch alles teurer wird, ist eine Frage. Aber natürlich, also gute Lebensmittel, gutes Fleisch zum Beispiel, ist einfach teuer. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Frage von Ernährungsstilen und Ernährungsweisen. Also man kann eben seine Ernährung natürlich auch so umstellen, dass man einfach eher frische Produkte und weniger Fleisch isst. Das ist dann einfach auch eine gesündere und im Zweifelsfall günstigere Lebensweise. Das ist natürlich aber tatsächlich einfach eine Frage, die Politik eben nicht so richtig, also da kann Politik auch fördernd wirken, aber natürlich nicht beeinflussend, also nicht richtungsweisend, also natürlich doch, all das kann sie, aber sie kann nicht Gesetze machen, die irgendjemandem vorschreiben, er darf kein Fleisch mehr essen. Aber man könnte zum Beispiel die Steuer auf Fleisch erhöhen und für gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel verringern. Also dann hätte man auch wieder einen Ausgleich. Das heißt also, eure Vision dahingehend ist tatsächlich, dass wir, um das mal für mich zusammenzufassen, in Zukunft tatsächlich näher produzierte Lebensmittel haben, die, wo wir auch wissen, wo sie herkommen, wo wir die sozusagen Herstellerbeziehungen besser kennen. Und du sagst, wir können uns beteiligen am Ernährungsrat. Wie denn? Was kann ich tun? Wie werde ich Mitglied? Also der Ernährungsrat ist tatsächlich für alle offen. Zu den Vollversammlungen dürfen alle kommen und zu den NRGs dürfen alle mitarbeiten. Man kann am besten Info einfach bekommen über unsere Webseite www.ernährungsrat-berlin.de und Ernährung natürlich mit AE geschrieben. Und da findet man zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich auf den Newsletter einzutragen, wo dann regelmäßig Infos darüber rausgeschickt werden, welche Veranstaltungen jetzt gerade anstehen oder was wir halt gerade so machen und wann die nächste Vollversammlung ist. Demnächst wollen wir zum Beispiel auch ein großes Ernährungsrat-Picknick veranstalten, um einfach gemeinsam in der Sonne mit regionalen Lebensmitteln uns zu vernetzen und auszutauschen. Aber es wird auch gegessen, oder? Es wird hoffentlich auch gegessen, aber hoffentlich eben nur zukunftsfähig produzierte Lebensmittel. Dann ist eben also die beste Möglichkeit gerade, sich tatsächlich einzubringen und mitgestalten zu wirken, ist halt über die Arbeitsgruppen, wo halt Forderungen und Maßnahmen formuliert werden, um die dann halt letztendlich in den politischen Prozess einzuspeisen. Also wir verstehen uns da halt auch als Sprachrohr für Bürger und Bürgerinnen, und da kann sich wirklich jeder einbringen. Und eben, genau, einfach über unsere Webseite, da stehen auch die Kontaktdaten und da findet man die Info, wie man mitmachen kann. Klingt erstmal nach einem großen Stein, den ihr da rollen wollt, aber Hut ab, dass ihr das macht. Ja, also ich finde es ganz klasse. Haben wir es vergessen, worüber wir reden? Achso, doch, ihr macht auch noch anders, ne? Ihr macht auch noch Bildungsveranstaltungen und Vorträge und so weiter. Also man kann euch auch bitten, weiß ich nicht, in der Schule mal zu sprechen oder auf einer Tagung, Kongress, also da seid ihr auch aktiv, oder genau. Du vor allem? Tatsächlich sind wir da aktiv als Sprecherinnenkreis, aber tatsächlich landen die meisten Anfragen für solche Veranstaltungen oder um eben Vorträge zu halten bei mir als koordinierende Sprecherin, und ich nehme auch die meisten davon wahr tatsächlich, also sowohl hier in Berlin, wo immer wieder Anfragen kommen, als auch dann teilweise eben anderswo, wo vielleicht Initiativen sind, die einen Ernährungsrat gründen wollen, wo ich dann halt hinfahre und da beratend tätig bin oder eben einfach einen Impulsvortrag bei einer Netzwerkveranstaltung gebe oder sowas. Genau, und Bildungsarbeit in dem Sinne, dass ich, glaube ich, schon bei relativ vielen Workshops und Veranstaltungen immer wieder erzähle, was wir machen als Ernährungsrat und wir sind, ob man vielleicht selber einen gründen kann, was auch immer. Weniger in die tatsächlich konkreten Handreichungen, was Inhalte urbaner Ernährungspolitik betrifft oder Verbraucherbildung oder sowas. Das tatsächlich weniger. Also ich mache wenig Verbraucherveranstaltungen, wo ich Verbraucher informiere. Aber wenn man jetzt sagt, ich bin eine kleine Kommune oder so, wir wollen gern uns mit dem Thema mal auseinandersetzen und da politisch uns einfach auch mal, es scheint ja tatsächlich einen Durchdenkungsbedarf für das Problem zu geben. Also es scheint ja keine richtigen Patentrezepte zu geben, wo man sagt, jetzt bauen wir da mal eine Struktur auf, wo wir über diese Probleme nachdenken. Dann sollte man dich anrufen und sagen. Genau, dann kann man mich gerne anrufen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es halt auch ganz unterschiedliche Organisationsformen für Ernährungsräte gibt. Also der Kölner Ernährungsrat hat eine ganz andere Struktur als der Berliner Ernährungsrat. Und ist viel mehr, also wir sind in Berlin eine rein zivilgesellschaftliche Initiative, die eben dann politische Lobbyarbeit in Richtung Senatsverwaltung macht. Der Kölner Ernährungsrat arbeitet viel direkter mit der Verwaltung zusammen. Da sitzen Verwaltungsangestellte direkt mit drin. Es gibt unter den bestehenden Food Policy Councils in den USA und Kanada, in Großbritannien gibt es inzwischen auch viele, gibt es auch welche, die einfach wirklich Verwaltungsbeiräte sind, die also tatsächlich von oben, von der Kommune selber eingesetzt worden sind. Und eben auch ganz viele, die grassroots, also zivilgesellschaftlich sind, so wie wir jetzt gerade in Berlin. Da gibt es alles an Organisationsformen, und das ist tatsächlich dann für jede Region oder Kommune auch eine eigene Entscheidung, was denn da gerade am besten passt und was man umsetzen kann. Schön. Ich danke dir, dass wir über das Thema reden konnten und dass du hier warst. Und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, man kann sich an dich wenden, sich beraten lassen, wie man ein Rat wird. Vielen Dank und ja, ich hoffe, viel Erfolg für die nächsten Jahre und für alle eure Vorhaben. Ja, vielen Dank und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.